Ein deutsches Märchen. Die Schwestern der Sonne. Dies ist die Geschichte einer Zeit, in der Hochzeiten durch magische Zaubersprüche oder Kämpfe mit Riesen entschieden wurden. Dies ist die Geschichte einer Zeit, als Könige und Königinnen über die Erde herrschten und man die Familien des Mondes und der Sonne treffen konnte. Es war einmal ein mächtiger König, der hatte einen schönen Sohn. Des Prinzen bester Freund war der Sohn des königlichen Gärtners. Und die beiden Jungen lernten, spielten und aßen zusammen Tag für Tag. Der König war nicht erfreut darüber. Aber sein geliebter Prinz wollte niemand anders als den Sohn des Gärtners als Freund haben. Unsere Geschichte beginnt an einem schicksalhaften Tag, als beide Jungen in den Garten um die Wette rannten und der Gärtnersohn etwas fand. Das war vielleicht ein Rennen. Ich hab gesiegt. Nein, hast du nicht. Ich war zuerst hier. Nein, ich war's. Hey, was ist das? Sieht wie eine goldene Feder aus. Eine Feder aus Gold. Sie gehört mir. Ich hab sie gefunden. Nein, sie gehört mir, weil ich zuerst hier war. Mir. Was soll all dieses Gezeter? Die beiden Jungen erzählten dem König alles. Doch der König wollte nicht zulassen, dass der Sohn eines Gärtners besser als der Prinz war. Also setzte er eine unmögliche Bedingung. Rennick, ich gebe dir die Chance zu beweisen, dass die Feder dir gehört. Wenn du die Feder zuerst gesehen hast vor dem Prinzen, dann doch auch sicherlich die Henne, zu der sie gehört, oder? Also, geh und finde die Henne, der eine goldene Feder fehlt, und du kannst diese haben. Und kehre nicht zum Palast zurück, bevor du sie nicht gefunden hast. Aber Hoheit! Genug! Gibst du also doch endlich zu, dass diese Feder dem Prinzen gehört? Ich will sie nicht, Vater. Lass Rennick die Feder behalten. Danke, mein Freund, aber es geht nicht mehr nur darum, wer die Feder besitzt. Ich würde sie dir gerne geben, aber ich lüge nicht. Ich habe sie zuerst gesehen. Wenn seine Hoheit einen Beweis dafür will, werde ich ihn bringen. Ich finde die Henne, zu der sie gehört. Also suchte Ranes die Henne im gesamten Palastgarten. Der Prinz half ihm. Als sie sie nicht finden konnten, beschloss Ranes, außerhalb des Palastes zu suchen. Geh nicht, Rennick! Es ist der Befehl des Königs. Wie kann ich widersprechen? Dann werde ich eben mit dir kommen. Das wäre auch gegen den Befehl des Königs. Bis dann, mein Freund. Ich komme bald zurück. So verließ Ranes den Palast. Er fragte sich, wo in der weiten Welt er eine Henne mit goldenen Federn finden könnte. Aber lass mein Glück mich leiten, wohin es mag. Ranes kam in einem tiefen Wald. Er schritt einher, als er eine Stimme hörte. Hey, wohin geht's denn, Kumpel? Hab ich gerade jemand sprechen hören? Hier drüben. Hallo, ich bin ein sprechender Fuchs. Tatsächlich ein sprechender Fuchs. Wohin gehst du? Ranes erzählte ihm alles über die goldene Feder. Warte, ich glaube, ich weiß, wo du vielleicht Hennen mit goldenen Federn findest. Wirklich? Wo? Etwas weiter von hier, nach Osten, leben die Schwestern der Sonne. Sie haben 6 Hühner mit goldenen Federn. Sicherlich ist die Henne, von der du sprichst, eine dieser 6. Komm, ich führe dich hin. So führte der Fuchs Ranes in tiefere Wälder und dann ein paar Berge hinauf, bis sie den Gipfel eines wirklich hohen erreichten. Dieser Gipfel leuchtete, als wäre er von einer goldenen Aura umgeben. Hier ist es, wo die Schwestern der Sonne leben. Gehen wir und bitten sie, uns eine ihrer Hennen zu leihen. Der Fuchs und Ranes gingen also in die Burg. Die Türen standen offen und sie gingen in den Hühnerhof. Dort sahen sie 6 goldene Hühner, die eifrig goldenes Korn pickten. Ranes entdeckte einen, der eine Feder fehlte. Die ist es! Also, lass uns die Schwestern suchen. Sie betraten die prächtige goldene Burg. Plötzlich hörten sie eine Stimme. Wer seid ihr? Und was bringt euch zu meiner Burg? Seid gegrüßt, meine Dame. Ich heiße Ranek und das ist mein Freund, der sprechende Fuchs. Und ihr wollt meine goldene Henne? Ja, woher weißt du das? Meine kleine Schwester wurde von einer Gruppe Riesen entführt. Es ist alles Teil einer Prophezeiung, dass der, der sie aus dem Reich der Riesen zurückbringt, sie heiraten wird, wenn sie erwachsen sind. Denn nur ein Mann mit einem goldenen Herzen kann die Aufgabe erfüllen und wir würden wissen, dass er der Mann mit dem goldenen Herzen ist, wenn er die goldene Feder besitzt und den ganzen Weg hierher kommt und nach der Henne sucht, der sie gehört. Ich soll deine Schwester heiraten? Die Schwester der Sonne, wenn ich groß bin? Nur, wenn du sie aus dem Reich der Riesen retten kannst. Und wo finde ich das Reich der Riesen? Ich weiß nicht, ob ich sie heiraten werde, aber ich werde versuchen, sie zu retten. Ich weiß es. Komm mit mir. Und entführen die Riesen nur oder morden sie einen auch? Schau nur, dass du nicht unter ihre Füße gerätst. Dann solltest du ziemlich okay sein. Ich meine lebendig. Ich meine okay. Der Fuchs brachte Ranes zur Burg der Riesen. Von drinnen konnte sie lauter Musik und Tanzen hören. Sie krochen in den Garten, wo sie sich leichter hinter großem Gras verstecken konnten und spähten durch die enormen Fenster. Die Riesen tanzten und die kleine Schwester der Sonne saß wütend und unglücklich auf einem kleinen Thron auf dem Tisch. Sie war nicht viel größer als der Daumen eines Riesens und auf der Stirn trug sie einen Stern, der wie die Sonne schien. Ranessa dachte einen Plan und flüsterte ihn dem Fuchs ins Ohr. Komm, kleine Schwester der Sonne, tanz mit uns! Niemals! Wollen Sie mit mir tanzen, mein Fräulein? Kannst du mich neben sie auf den Tisch stellen? Darf ich um diesen Tanz bitten, mein Fräulein? Nun wusste die kleine Schwester der Sonne von der Prophezeiung. Sie willigte ein, mit Ranes zu tanzen, und als alle Riesen in das Tanzen vertieft waren, sprang der Fuchs plötzlich durch das Fenster und löschte alle Kerzen in der Halle, so dass sie in Dunkelheit getaucht war. Während die Riesen sich fragten, was passiert war, leuchtete der Stern auf dem Kopf des kleinen Mädchens den Weg. Ranes und die kleine Schwester der Sonne rannten aus der Halle und flohen aus dem Reich der Riesen. Zurück zu ihrem eigenen Schloss. Du hast die Prophezeiung erfüllt. Vielen Dank. In 10 Jahren, wenn ihr beide erwachsen seid, wird meine Schwester zu dir nach Hause kommen und dich hierher zurückbringen, wo ihr heiraten werdet. Ranes kehrte samt der Henne mit der fehlenden goldenen Feder in sein Königreich zurück und erzählte dem König sein gesamtes Abenteuer. Oh, du wirst die Schwester der Sonne heiraten? Ich weiß nicht, ob wir uns verlieben werden, wenn wir groß sind. Es ist eine Prophezeiung. Du bist der mit dem goldenen Herzen. Während sich die beiden Freunde angeregt unterhielten, war der König angewidert. Er fand, dass nur ein Prinz es wert war, jemanden zu heiraten, der so magisch und mystisch klang wie die Schwester der Sonne. Also beschloss er, die Hochzeit zu verhindern, wenn sie in 10 Jahren in sein Reich käme. 10 Jahre vergingen. Ranes und der Prinz wuchsen als mutige, weise und gut aussehende junge Männer auf. Der Tag der Ankunft der Sonnenschwester rückte näher. Eines Tages, als der König, der Prinz und Ranes das Schießen im Garten übten, wurde der Himmel von einem strahlend goldenen Licht erfüllt. Sie erschraken, aber als das Licht etwas schwächer wurde, sahen sie einen goldenen Streitwagen, der durch die Luft flog und in ihrem Palast landete. Das schönste Mädchen, das es je gab, stieg mit einem Stern auf dem Kopf aus. Rennick, die kleine Schwester der Sonne. Oh. Der Prinz lief mit einem Heer von Dienern und Soldaten zu ihr, um sie im Palast willkommen zu heißen. Der König runzelte die Stirn. So, Sie sind also die Jungfer, die Rennick vor den Riesen rettete? Ja. Es tut mir leid, aber ich kann die Geschichte nicht glauben. Vater! Als König dieses Landes ist es meine Aufgabe, die Wahrheit herauszufinden. Wie könnte ein so mächtiges Fräulein einen ungeschickten Burschen benötigen, um sich zu retten? Ich muss wissen, ob die Geschichte wahr ist. Aber wie die Geschichte sagt, sie ist hier, Vater. Welche anderen Beweise brauchst du? Es ist alles 10 Jahre her, Eure Hoheit. Wie könnten wir ihre Wahrheit heute beweisen? Ich stelle Ihnen 3 fast unmögliche Aufgaben. Erfüllen Sie sie, so bin ich überzeugt. Und was wären die? Aufgabe 1. Ich will, dass Sie den gesamten prächtigen Wald, der mein ganzes Land umgibt, in nur einer Nacht fällen. Und dann, wenn ich überzeugt bin, dass er tatsächlich gefällt wurde, lassen Sie ihn in der nächsten Nacht wieder aufziehen. Sie sind die Schwester der Sonne. Sie werden es doch sicherlich schaffen. Als nächstes will ich, dass Sie alle Seen und Teiche in meinem Land austrocknen und in der folgenden Nacht wieder auffüllen. Und drittens, dass Sie alle Vögel am Himmel mit dem Licht Ihres Sternes verbrennen und dann am nächsten Tag wieder zum Leben zurückbringen. Vater, das ist grausam. Ich will doch, dass alles wieder in Ordnung gebracht wird, nicht wahr? Ich gehöre nicht zu Ihrem Königreich. Also bin ich nicht verpflichtet, dem Befehl zu gehorchen, Eure Hoheit. Aber Rennick ist Teil meines Königreichs. Und Sie können ihn nicht mitnehmen, bis ich es erlaube. Welche Art von König verlangt, seinem Wald zu fällen, seine Teiche auszutrocknen und seine Vögel zu töten? Ich will doch, dass alles wieder in Ordnung gebracht wird, nicht wahr? Aber was ist mit dem Schmerz, den alle erleiden? Die Bäume, die gefällt werden, die Teiche, wenn sie austrocknen und die Vögel, wenn ihre Flügel brennen. Wie können Sie jemanden absichtlich auch nur für eine Minute Schmerz zufügen? Ich werde Ihren Wunsch erfüllen, aber auf meine Weise. Alles, was in diesem Palast aus Holz ist, soll in Stücke geschnitten werden. Und der Palast soll selbst verbrennen. Und die unbeweglichen Vögel sollen lebendig werden. Halt! Halt! Ich folge nur Ihrem Befehl, Eure Hoheit. Mein Palast wird zerstört. Bitte warten Sie, ich glaube Ihnen. Es ist mir egal, ob Sie mir glauben. Die Sonne nährt die Natur und zerstört sie nicht, um einen arroganten, selbstsüchtigen König wie Ihnen Recht zu geben. Ich bitte Sie um Vergebung im Namen meines Vaters. Bitte halten Sie ein. Können wir jetzt gehen? Oder bist du immer noch an die Gesetze des Landes gebunden? Es tut mir leid. Ich erlaube dir zu gehen. Es tut mir so leid, Rennick. Und mein Fräulein, Ihre Wut war absolut gerechtfertigt. Ich wünsche euch ein schönes Leben und ich lasse euch einen Moment allein. Ich weiß von dieser Prophezeiung, aber sollten wir heiraten, nur weil es irgendjemand gesagt hat? Nein. Komm mit in mein Land. Und erst wenn wir fühlen, dass wir einander heiraten möchten, wollen wir darüber nachdenken. Wenn die Prophezeiung recht hat, verlieben wir uns. Ja, das ist genau das, was ich gedacht habe. So reisten Rennick und die kleine Schwester der Sonne auf ihren goldenen Wagen in ihr Land. Wir wissen nicht, ob sie irgendwann geheiratet haben, aber sicherlich hatten sie beide dem König des Landes eine Lektion erteilt, die er nicht vergessen würde. Mit Hilfe seines edlen Sohnes gab er seine arrogante, selbstsüchtige Art und Weise auf. Und die Menschen seines Landes lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage.